WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute. Wir melden uns wieder zur Stelle mit einer ganz normalen Ausgabe heute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Möchte mich an dieser Stelle aber nochmal sehr, sehr herzlich bei meinen so engagierten Mitarbeitern bedanken für die tolle Sendung am Freitag, für die Geburtstagssendung, die Überraschungssendung. Die Überraschung ist perfekt gelungen. Vielen, vielen Dank. Und auch vielen, vielen Dank an euch. Uns haben so viele Glückwünsche erreicht, per Mail, per Post. Ich bedanke mich sehr und bitte euch wirklich um Verständnis, dass ich nicht jeden einzelnen Glückwunsch persönlich beantworten kann. Vielen lieben Dank, wir haben es alles registriert und ich weiß es sehr wertzuschätzen, dass wir so viele Glückwünsche bekommen. Vielen Dank. So, jetzt geht's aber los mit einer freien Themennacht, wie immer montags 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist die Kerstin. Kerstin ist 34. Guten Morgen, Kerstin. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Kerstin. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht es bei dir? Erstmal wollte ich auch gratulieren. Danke. 18 Jahre. Ja. Und auf die weiteren 18 Jahre und mehr natürlich. Ja. Und bei mir geht's um Trauer, um Verlust, um Alleinsein und um Neuorientierung. Hast du einen Menschen verloren? Genau, vor ungefähr fünf Wochen, mein Partner. Dein Partner? Ja. Wie alt ist dein Partner geworden? Mitte 40, ich bin Mitte 30. Ja. Woran ist dein Partner gestorben? An Krebs. Er hat in 2009 die Diagnose Darmkrebs und wir haben dagegen gekämpft und Chemotherapien und dann kam die OP. Der Krebs wurde entfernt, das war alles wunderbar. Und Ende 2010 gab es Metastasen. Mhm. Leider Gottes zu viele in der Lunge unter anderem, die leider nicht mehr operiert werden konnten oder irgendwie entfernt werden konnten. Das es gab nur noch die Chance auf palliative Chemotherapie. Ja, das heißt, eine schwere Zeit, eine Leidenszeit lag dann vor euch bis zum Tag des Versterbens. Ja, dieses Jahr im März, genau, ja. Mhm. Und die Trauer, wie gesagt, ist ein Teil. Es kommt so in Wellen bei mir. Es ist sehr, sehr anstrengend. Es gibt Tage, die sind in Ordnung. Mhm. Es gibt Tage, die sind okay und dann gibt es Tage, die sind äußerst bescheiden. Mhm. Da geht quasi gar nichts. Und erschwerend bei mir kommt hinzu, dass ich quasi alles verloren habe durch ihn. Ich hab mit ihm zusammengearbeitet, er war selbstständig. Mhm. Achso, deine berufliche Existenz hast du auch verloren? Ja. Achso. Ich habe die Wohnung ist gekündigt. Ich werde ja auch hier wegziehen, dort wo ich jetzt bin. Mich hält hier nichts, weder sozial noch beruflich. Das ist dieser Punkt Neuorientierung. Mhm. Warum? Entschuldigung, wenn ich die Zwischenfrage. Wieso ist die Wohnung gekündigt? Wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass er noch da wäre und dass das einfach noch Zeit ist. Und er hatte die Idee, dass wir quasi hier wegziehen, Richtung seiner Eltern ziehen, dort eine Wohnung mieten, dass wir alle zusammen sind quasi. Mhm. Weil wir hatten, das ging jetzt ganz, ganz schnell. Also Dezember war sehr anstrengend für uns alle, dann kam der Januar, war nur im Krankenhaus, dann kam der Februar, es ging noch schlechter. Achso, dann war die Wohnung schon vorab gekündigt, oder? Die hat er gekündigt Ende Februar, und wie gesagt, er war immer noch, ich muss es kurz umschreiben, er wusste, dass er sterben wird und er wusste, dass es palliativ ist, diese ganzen Bemühungen noch. Und jetzt kommt die Stimme weg. Aber wir wussten natürlich nicht wann. Wir haben alle noch gehofft und gebetet und gearbeitet und. Wie ist er denn damit umgegangen mit dem Wissen, dass sein Ende jetzt gekommen ist in den doch sehr jungen Jahren noch? Also zum Ende hin muss ich sagen, dass durch Morphin zum Beispiel war er sehr benebelt, nenne ich das vorsichtig. Die letzten. Hat das gar nicht mehr richtig mitbekommen. Ich bin kein Arzt. Ich kann das nur sagen, wie ich es erlebt habe. Er war sehr schläfrig, sehr müde. Ja. Aber die Tage oder die Wochen davor, da wusste er ja auch, dass es keine Hilfe gibt. Ja. Wie hat er das selbst für sich eingeordnet, dass er sterben muss? Wie soll ich das nennen? Ich muss das kurz umschreiben. Ich bin der Typ, der mit dem Kopf gegen die Wand schlagen würde. Er hat aber gesagt, ich weiß noch, dass wir hier Ende 2009, als die Diagnose kam, standen und in der Küche standen und er meinte, wir leben so weiter wie bisher. Mhm. Ich lasse mich von dem Krebs nicht irgendwie einengen oder kaputt machen. Wir werden jetzt einfach so weiterleben, soweit es halt geht natürlich. In der Endphase, in den letzten, ich nenne es mal in den letzten 8 Wochen, 10 Wochen, ich glaube, er hat viel verdrängt, behaupte ich jetzt mal. Wir haben immer drüber geredet. Mhm. Also er konnte darüber reden, er hat es nicht irgendwie komplett verdrängt, aber er hatte doch, glaube ich, Angst, behaupte ich jetzt, obwohl er sehr rational war. Er war keiner, der jetzt stundenlang irgendwie, zum Beispiel, er hat auch nie gefragt, warum ich oder so. Oh, er hat nie gesagt, Mensch, wieso trifft mich das und warum nicht und tralala, das war für ihn kein Thema. Nein. Das heißt, die letzten Tage war er gar nicht bei klarem Bewusstsein mehr, wie du es gerade gestellt hast. Ich sage das jetzt als Nicht-Arzt, War er im Krankenhaus auf einer Palliativstation? Er war nicht auf einer Palliativstation, er war im Krankenhaus, ja. Und ist dann auch im Krankenhaus gestorben? Ja. In deiner Anwesenheit? Ja. Wie hast du das erlebt? Wie habe ich das erlebt? Es ist das unaussprechlich Schmerzhafteste, was ich je erlebt habe. Aber ich bin auf der anderen Seite so unglaublich dankbar, dass er wenige Tage zuvor gesagt hat, es ginge wohl mit ihm zu Ende, ich möge bitte kommen. Ich lebe in einem anderen Bundesland, oder er war wiederum in einem anderen Bundesland im Krankenhaus. Und ich bin morgens dann gleich hingefahren im Zug. Aber er war so klar und er hat irgendetwas in sich gespürt, dass da irgendeine Uhr ganz laut tickt. Und er hat es wahrgenommen und hat gemeint, er wollte dich haben. Ja. Wieso lag er in einem anderen Bundesland im Krankenhaus? Er hatte durch viel Glück bei einem sehr versierten Professor einen Platz bekommen. Einen medizinischen Grund. Genau. Mhm. Wir dachten, Mensch, der ist sehr versiert, der Professor. Der hat vielleicht noch irgendwie so kein Wundermittel, aber irgendeine Art von... Man hofft immer. Aber das ging leider nicht. Und die haben versucht, die haben gearbeitet, die haben gekämpft und wir haben gehofft und es ging irgendwann nicht mehr. Was hast du gemacht oder was ist geschehen, nachdem er dann verstorben war in dem Zimmer, in dem du auch anwesend warst? Es war so surreal. Ich weiß noch, dass ich da saß und immer auf diese Bettdecke geguckt habe und denke, warum hebt diese Bettdecke nicht mehr? Hm. Der muss doch atmen, der muss doch irgendwas, das kann nicht sein, dass er jetzt da liegt. Und der Kopf hat einen Sicherheitsschalter, der irgendwie umschlägt, bevor man komplett verrückt wird. Hm. Ich glaube, man realisiert das nicht, man sieht es und ich weiß noch, er sah aus wie immer. Gut, die Haut war gelblicher und die Lippen wurden weiß, aber... Warst du alleine im Zimmer? Nein, sein Vater war dabei. Ja. Und, aber wie gesagt, er sah aus, wie er halt aussah. Also es war nicht dieses Krebsbild, was man so im Kopf hat. Ausgefallene Haare oder eingefallenes Gesicht oder Augenringe. Er sah halt aus, wie er aussah. Und das ist für mich im Nachhinein ein ganz großer Segen und ganz großes Glück, dass ich ihn so erinnern kann und dass er so weiterlebt, das wie ich ihn halt immer gekannt habe. Kerstin, wie lange wart ihr zusammen? 3, 6 Jahre. Knapp 6 Jahre. Mhm. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Jetzt sind 5 Wochen vergangen. 5 Wochen sind, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, überhaupt nichts. Ja. Das ist ein Wimpernschlag. Fünf Wochen. Ja. Und ich kann das gut verstehen, was du gerade gesagt hast, dass die Tage so extrem unterschiedlich sind. Ja, manche irrational, manche kann man ertragen, manchmal kann man überhaupt nichts ertragen. Mhm, genau. Wie gehst du an deine Trauer ran? Schweigst du? Sprichst du viel mit anderen Menschen? Ich habe hier unten, hier in dem Bundesland, wo ich lebe, im Südwesten, sozial nie wirklich Fuß gefasst. Das ist ein Manko, das rächt sich ganz einfach. Deshalb bin ich ganz offen, das ist einfach so. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht, wenn du jetzt wegziehst. Das ist dann ganz gut sogar für dich vielleicht. Ja, weil Freunde sind etliche 100 Kilometer weit weg. Also ich habe... Wirst du da hinziehen, wo deine Freunde sind? Ich würde gern wieder in mein altes... Bundesland, NRW. Ich finde das auch, also abgesehen davon, dass es natürlich dann auch sehr, sehr richtig ist, weil du dort, wo du jetzt bist, keine Menschen hast. Aber es ist sicherlich auch etwas hilfreich in der Bewältigung der Trauer, denn du machst ja einen Schnitt und gehst auch aus der Stadt weg, die dich auch erinnert an ihn. Ihr seid spazieren gegangen, ihr seid gemeinsam einkaufen gegangen, alles hängt irgendwie zusammen. Genau. Und wenn man dann ganz woanders hingeht, ist das, glaube ich, eigentlich ein ganz guter Schritt. Ich glaube, dass dir das etwas helfen wird. Ja, es wäre natürlich um alles oder um ein Vielfaches einfacher für mich persönlich, wie ich sagen könnte, hey, ich habe da einen Job gefunden, ich ziehe sowieso weg und alles ist wunderbar und alles ist im grünen Bereich. Ich, ich habe einen sehr unsteten Lebensweg und einen sehr holprigen Lebensweg, lese ich mal vorsichtig. Und jetzt überhaupt diese Neuorientierung anzupacken. Neuorientierung, und diese Angst, Existenzangst. Ja, natürlich, ja, absolut. Das kommt alles zusammen. Absolut. Mhm. Hast du ganz, also du sagst, die wohnen ein bisschen weit weg, aber immerhin, gibt es so eine ganz enge Freundin, einen engen Freund? Ja. Mit denen du auch telefonieren kannst? Ja, oft? Definitiv, ja. Diese Menschen gibt es, ja. Mhm. Ja. Aber das ist halt alles fernmündlich. Man kann nicht mal eben so sagen, hey, ich komme zum Kaffee oder komm, lass uns mal zum Eisessen treffen oder so. Nein, das geht leider nicht. Nein. Wann wirst du denn den Umzug jetzt durchziehen? Spätestens Mitte Mai. Ah ja, das ist nicht mehr lange hin. Nein. Das hat wiederum auch was Gutes, weil du sehr beschäftigt wirst. Du musst das organisieren. Es gibt tausend Dinge zu erledigen und so weiter. Ja. Ja, das ist natürlich sehr überfordert, also mich persönlich überfordert das alles. Das ist ein großer Berg, der vor einem liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal Momente gibt, wo du da sitzt und sagst, ich kann nicht mehr. Definitiv, ja. Also ich habe keine Suizidgedanken in der Form. Nee, aber so, dass man erschöpft ist und völlig fertig ist. Hat er dir, du bist ja eine junge Frau noch von 34 Jahren, hat er dir noch etwas mit auf den Weg gegeben für dein Leben? Du meinst finanzieller Art oder Ratschlag? Nein, ein Rat oder ein Rat vielleicht oder irgendein Wunsch für dich. Ja, ich erinnere mich an einen Satz. Wir wollten uns verabschieden von ihm und ich habe mich als Letzte verabschiedet und er lag da und ich sage tschüss und so und bla bla. Dann guckt er mich an und sagt, sei stark. Und ich dachte, okay, gut, versuche ich. Also das war noch einige Zeit vor diesem besagten Tag X. Und ich denke, okay, sei stark, klar. Und jetzt ist mir klar, was das bedeutet. Aber das ist schon Wahnsinn. Denn diesen Satz wirst du jetzt immer in deinem Kopf haben. Er sagt zu dir, sei stark. Ich glaube, dass einem das auch hilft, wenn man da sitzt und sagt, ich kann nicht mehr. Dann hörst du ihn sagen, sei stark, du schaffst das. Das heißt das. Das heißt, das sei stark, du wirst es schaffen und sei stark heißt auch, es kommen bessere Zeiten. Das heißt das auch. Ich hoffe es inständig. Es ist momentan sitze ich in einem großen Ja, natürlich. Und du kannst auch jetzt noch nicht an bessere Zeiten denken, das ist natürlich klar. Jetzt kann man nur Schritt für Schritt organisieren, den Umzug, den neuen Lebensabschnitt, eine neue Arbeit, wie auch immer das bei dir zu bewerkstelligen ist. Und wenn du dann in deine neue Stadt kommst, dass du da auch dann Kontakte suchst. Kerstin, ich würde dir raten, wenn das so schlimm ist, dass du auch in der neuen, oder nicht auch, dass du in der neuen Stadt vielleicht auch mal versuchst, eine Trauergruppe aufzusuchen. Da war ich schon, hier vor Ort. Und das Dumme ist, diese Gruppe trifft sich einmal im Monat. Ich habe auch Kontakt mit dem Hospizverein hier vor Ort aufgenommen und die haben Gesprächstermine erst wieder ab Anfang Mai frei. Ja, da musst du das also organisieren in deiner neuen Umgebung. Ja. Liebe Kerstin, von meiner Seite aus möchte ich ja wirklich mein tiefes Beileid aussprechen. Ich danke dir. Ich ahne, was du mitmachst und in welcher Lage du bist im Moment. Ich danke dir. Ich möchte dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, mit der Anna. Wenn Anna Zeit und Muße hat, gern, ja. Dafür ist Anna da, das ist ihr Job hier. Ja. Und Anna ist ja eine sehr nette Frau und dann kannst du ein paar Worte mit ihr sprechen. Vielleicht hat sie auch noch einen Tipp und eine Idee für dich. Ja, super. Von Herzen viel Kraft und alles, alles Gute, Kerstin. Ich arbeite dran. Ja. Alles Gute. Und Dankeschön. Tschüss. Denk an den Satz von deinem Partner. Ne? Ich werde an den Satz und noch an diverse andere denken und in mir, in meinem Herzen behalten. Definitiv, ja. Genau. Alles Liebe. Auf Wiederhören. Dankeschön. Also, tschüss. Tschüss. 0800-220-5050, unsere Nummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Hier ist Matthias. Matthias ist 44. Guten Morgen, Matthias. Ja, hallo Domian. Hallo Matthias. Hier. Bin ich aber plötzlich da reingerutscht in die Sendung. So geht das hier. Matthias, um was geht's denn bei dir? Ja, ich wollte mal dir und den Zuhörern von meinem Doppelleben erzählen, von einer sehr, sehr massiven Angsterkrankung, einer Sozialphobie, die ich in den letzten 10, 15 Jahren, die sich dramatisch zugespitzt hat und von der trotz immenser Auswirkungen an meinem Arbeitsumfeld niemand etwas gemerkt hat. Was hast du gearbeitet? Oder was arbeitest du das immer noch? Nee, ich bin momentan krankgeschrieben. Ja. Was hast du gearbeitet? Ich bin in einer Verwaltung tätig, in einer Stadtverwaltung. Ja, also eine Bürotätigkeit? Ja, allerdings mit etwas Kundenkontakt und so ein bisschen, also nicht ganz starr Bürotätigkeit. Verstehe. Aber eben durchaus schon mit Kundenkontakt und halt Kollegenkontakt und das Übliche halt. Das heißt, da hast du 8 Stunden, was so deine Arbeitszeit war, deine Rolle perfekt gespielt? Perfekt, ja. Perfekt, man hat dir nicht angesehen, dass da mit deiner Seele und deiner Psyche irgendwas nicht in Ordnung war. Du hast es durchgezogen. Also mittlerweile konnte man es mir ansehen. Zuletzt sah ich also wirklich fix und fertig aus. Mhm. Ich bin also körperlich total am Ende. Erzähl doch mal du sagst von dem Doppelleben, von dem anderen Leben, diese Angsterkrankung. Was genau ist das? Ja, das ist in erster Linie, wenn ich Menschen gegenübertrete, eine ganz starke Versagensangst, alles richtig zu machen, richtig aufzutreten. Das ist ja Wahnsinn. Und du hast Kundenverkehr gehabt in deinem Job? Ja, ein kleiner Teil. Ja, aber immerhin. Ein kleiner Teil nur. Und da hat es sich halt dramatisch dann zugespitzt in den letzten Jahren. Also Angst zu versagen, wenn du einem Menschen auch im privaten Bereich dann gegenübertrittst? Ja. Angst zu versagen, es äußert sich auch, diese Angst ist sichtbar, ich schwitze in einem Ausmaß, das ist unvorstellbar, mhm. Ich fange an zu zittern. Das ganze Hemd ist durchgeschwitzt, wenn du ein Hemd ja, anhast? Ja, also im Sommer ist das innerhalb von 1-2 Minuten geht das durch. Ja, du zitterst? Ja, ich zitter, mein Kreislauf sackt total ab und ich kann froh sein, wenn ich noch weiß, wie ich heiße und wie alt ich bin. Beschreib doch mal so eine private Situation, nur mal vielleicht eine, um es mir ein bisschen deutlicher zu machen, wie das dann so passiert ist bei dir im privaten Bereich. Im privaten oder im beruflichen? Erstmal im privaten. Wann trat vielleicht so eine Situation für dich dramatisch ein, an die du dich besonders erinnerst? Ja, zum Beispiel, ich kann zum Beispiel nicht zum Friseur gehen. Mhm. Ja, also ich habe in einem Friseurstuhl gesessen und der Friseur konnte mich nicht mehr frisieren, weil ich klitschnass geschwitzt war, weil das Wasser nur so rausströmte. Mhm. Und ich saß da zitternd, der Kittel war am Beben, den man so über hat und ja, so sieht das dann aus. Wobei du beim Friseur ja eigentlich gar nichts sagen musst, man setzt sich hin. Ja, da habe ich nur das im Hinterkopf, ob ich mich richtig verhalte, ob ich gut aussehe, ob die Frisur gelingt. Mhm. Also dass nicht schief geht, ist ganz banal. Es ist wirklich völlig banal und absurd. Da ist wahrscheinlich schon, wie ich dich verstehe, ein Problem für dich, dem Friseur zu sagen, ich hätte sie hier ein bisschen kürzer an den Seiten, die Haare. Nur genau. So ein Hinweis wahrscheinlich. Ja, das ist schon oder könnte ich nie sagen, das sieht aber jetzt nicht aus, das hätte ich gerne anders gehabt. Mhm. Wie hast du denn in den letzten 10, 15 Jahren privat gelebt? Als Single, in einer Beziehung, in einer Familie? Ich bin seit 10 Jahren mit meiner jetzigen Frau zusammen. Ja. Also ich habe es, ist natürlich nicht einfach, jemanden kennenzulernen, wenn man solche Ängste hat. Ja, das ist ein großes Ding wahrscheinlich, da jemanden kennenzulernen. Wie hast du denn das geschafft damals? Per Kontaktanzeige. Anders ging es gar nicht. Ja gut, aber dann trifft man sich irgendwann real. Wie hast du das denn hingekriegt? Gut, das war vor 10 Jahren, da war es noch nicht ganz so dramatisch wie heute. Mhm. Also was ich dir jetzt geschildert habe, so ist es jetzt vielleicht seit 2-3 Jahren. Es ist dann immer schlimmer geworden. Es wurde immer schlimmer, ja. Hast du denn dann, wie schnell hast du deiner dann späteren festen Partnerin reinen Wein eingeschenkt, was mit dir los ist? Ziemlich schnell. Hat dich das erleichtert, indem du ihr gesagt hast, das und das ist mit mir los? Auf eine Art ja, auf der anderen Seite habe ich mich da auch aber als Versager gefühlt, ihr das so klar machen zu müssen. Mhm. Hör mal, ich ticke so und es ist sehr schwer oder es kann schwierig werden mit mir. Aber nachdem du ihr das dann gesagt hast, ihr seid ja nun immerhin sehr lange jetzt schon zusammen, bist du denn bei ihr, wenn du mit ihr alleine zusammen in einem Zimmer bist, ganz entspannt? Ja. Das ja, da musst du keine Angst haben, da zitterst du nicht, da schwitzt nein, du nicht gar nicht. Nein, nein, nein. Das ist also eigentlich so der einzige Fixpunkt in meinem Leben noch, den ich habe. Und die steht auch voll hinter mir. Aber ich kann dir auch sagen, ihre Schwiegerfamilie, meine Schwiegerfamilie, sie hat eine sehr große Familie. Die wissen auch gar nichts. Achso, das heißt, wenn die kommen, spielst du auch immer. Ja. Und du musst dich zusammenreißen. Ja, da wird es also auch ganz schwer. Ich könnte mir vorstellen, so wie du das jetzt gerade geschildert hast, dass du das gar nicht mehr kannst, dich so zusammenzureißen. Nein, jetzt kann ich es auch nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt krankgeschrieben und bin jetzt auf dem Weg, für mich, wenigstens für mich zu sagen, das geht nicht mehr. Also ich kann mit diesen Ängsten, mit diesen Einschränkungen einfach nicht mehr arbeiten. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht mehr spielen vor den Schwiegereltern. Das geht nicht mehr. Das habe ich also, doch, das kann ich noch. Das kannst aber, du aber bei der Arbeit geht es definitiv. Ja klar, das hast du ja schon gesagt mit der Arbeit, ja. Aber das geht vor den Schwiegereltern, geht es immer noch. Das geht noch einigermaßen, ja. Kannst du zum Beispiel zum Bäcker gehen und sagen, ich will 5 Brötchen und ein Stück Streuselkuchen? Das geht, ja. Das geht? Ja. Ich kann dir noch ein krasses Beispiel sagen. Ich konnte meine Frau, ich bin ja wie gesagt mittlerweile verheiratet, ich konnte keine Hochzeitsfeier machen, weil ich die ganzen Menschen um mich herum, mich im Mittelpunkt, das hätte ich nicht ertragen. Also ich musste meiner Frau, die wirklich vom Wesen her gerne eine Hochzeitsfeier gehabt hätte und ihre Familie genauso, musste ich also auch von Kopf stoßen und sagen, nein, das geht nicht. Und die Familie weiß bis heute nicht, warum. Leidet die Beziehung unter deiner Krankheit? Ja, etwas schon. Das glaube ich schon, das ist ja auch eine Belastung für... Ja, zumal für mich, jetzt, ich habe bis vor 2-3 Wochen noch gearbeitet, ich habe ja kein privates Leben mehr gehabt, ich habe ja nur noch mich erholt von dem Stress. Ja, wenn man sich mal vorstellt, dass ein Körper über 10 Jahre, 24 Stunden Tag für Tag in so einer Anspannung ist. Unglaublich. Und du hast es mit Kollegen zu tun, du hast es mit Publikum, wie du es gerade gesagt hast, wenn auch nur marginal, aber immerhin zu tun. Ja. 10, 15 Jahre. Fing das schleichend damals an? Wie war das? Ja, letztendlich fing es. Also ich habe mit Depressionen schon noch länger eigentlich zu kämpfen und ich würde fast sagen, das ist entstanden aus einer ganz banalen, extremen Schüchternheit, die einfach mein Wesen war und ist. Jetzt haben wir ja gerade eine ganz absurde Situation. Du bist schüchtern. Du hast Angst, Menschen gegenüberzutreten. Du kannst nicht mal beim Friseur sitzen und dich dir die Haare frisieren zu lassen. Im Moment sprichst du vor Hunderttausenden von Menschen und machst das fabelhaft. Ja, siehst du? Und genau so bin ich 15 Jahre durch den Beruf gekommen. Bist du auch angespannt gerade sehr? Ja, ich zitter. Ah ja. Ich zitter. Aber du, ganzen Körper. Mhm. Matthias, gab es denn in den 10, 15 Jahren mal irgendwann einen Anlauf, dass du zum Therapeuten gegangen bist? Und ja, jetzt kommt ja der Klops am Ende. Ich bin seit 4 Jahren in therapeutischer Behandlung. Ich habe auch schon 4 Klinikaufenthalte hinter mir. Und es ist trotzdem immer schlimmer geworden? Leider, ja. Dann bist du bei falschen Therapeuten. Sag ich mal so, ganz salopp. Ja gut, es sind einige gewesen jetzt schon, auch 4 Klinikaufenthalte, die können nicht alle falsch gewesen sein. Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass es einfach auch vielleicht eine Situation gibt, wo man sagen muss, okay, man kann es vielleicht noch abmildern, verbessern, aber ich gehe eigentlich nicht mehr davon aus, dass ich das jemals wieder loswerde. Vielleicht nicht ganz, aber eigentlich finde ich, hätte ich den Anspruch, dass ein guter Therapeut, ein guter Psychiater, Psychotherapeut, das so hinbiegt, zumindest, dass du damit gut leben kannst. Dass du nicht untertan dieser Angst bist, sondern dass du die Angst im Griff hast. Das müsste schon möglich sein, finde ich. Ja, ist schwer, sehr schwer. Also ich habe die beruflich eigentlich nur noch mit starken Berührungsmitteln geschafft, die letzten Jahre. Keine Lösung. Nein, natürlich nicht. Du hast gerade von den Depressionen gesprochen. Die waren damals davor schon da. Ja, ja. Glaubst du, gibt es ein zentrales Problem in deinem Leben, was vielleicht lange zurückliegt, aus dem all das erwächst? Ja, hatte ich deinen Kollegen eben auch gesagt. Ich bin als Kind über 5-6 Jahre missbraucht worden. Aber ich habe mein Leben lang eigentlich immer gesagt zu mir und für mich, ich mag es nicht, diese verdammte Opferrolle, dieses Gejammer, ich bin missbraucht worden und mein ganzes Leben ist kaputt. Da habe ich mich eigentlich immer vor verschlossen, das wollte ich nicht. Matthias, aber weißt du, das ist kein Gejammer, wenn man die Ursache benennt. Und das ist auch keine Opferrolle, wenn man die Ursache benennt. Ja, das ist das Problem, dass ich es genau so sehe. Ja, aber das ist falsch. Wenn du dir ein Bein brichst, ist das Bein gebrochen. Es ist passiert. Die hat man die Seele gebrochen, ein anderer Mensch. Da trägst du keine Schuld dran, da musst du an keine Opferrolle gehen. Das muss man analysieren und muss man therapieren. Mhm. Wer war das? Wer hat das gemacht damals? Das war ein Junge aus der Nachbarschaft. Über so einen langen Zeitraum? Ja, ich meine, das waren so 5-6 Jahre, soweit man sich das... Wie alt warst du da? Ja, so 8 bis 12, 13. Ja, eine ganz wichtige Zeit. Ja, ja. Hast du dieses denn, erzählst du das deinen Therapeuten? Am Rande. Es wurde letztendlich bis heute nie richtig behandelt. Ich habe es immer vor mir hergeschoben. Haben die denn, wenn du es am Rande erwähnst, müssen die das doch eigentlich aufgreifen? Haben die das nicht? Nee. Also so richtig nicht, weil die einem letztendlich immer die Option lassen, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wenn du dich nicht drüber reden möchtest, die zwingen einen ja nicht. Das wäre ja auch falsch. Und so ist es letztendlich irgendwie immer wieder untergegangen. Und ich habe von mir aus, als wie ich gerade sagte, immer gesagt, das ist erledigt. Und das habe ich nie zum Problem gemacht. Ja, Matthias, als ursächlich. Ne? Matthias, ich finde, das ist nicht erledigt. Du siehst ja, dass es nicht erledigt ist. Und du glaubst, du weißt ja, wenn du meine Sendung ein bisschen kennst, mit wie vielen Menschen ich schon gesprochen habe, die Opfer von sexuellem Missbrauch waren. Und die das auch über Jahre oder Jahrzehnte mit sich herumgetragen haben und es dann irgendwann offengelegt haben und auch dann Erleichterung und Hilfe gefunden haben. Also ja. Ich bin ja kein Psychologe, ich sage es dir so, als normaler Mensch mit mehr oder weniger gesundem Menschenverstand, würde dir wirklich raten, dass du das in deinen nächsten Therapien wirklich offen und klar ansprichst, radikal. Du bist in keine Opferrolle und du bist auch nicht jammerig, wenn du das sagst. Quatsch, Unsinn. Ich finde es auch mutig, wenn Menschen das dann sagen und äußern. Ja, ich habe es beim letzten Klinikaufenthalt habe ich es das erste Mal für mich gemerkt, da wurde es halt angeschnitten, dass es mich wohl doch noch sehr, sehr belastet, wenn ich darüber rede. Aber wie gesagt, ich habe es eigentlich immer weggesteckt. Zur Seite gedrängt. Matthias, ich habe dir das jetzt nur so als Mensch diesen Ratschlag gegeben. Ich möchte, dass meine Psychologin, die auch gerade in dieser Thematik sehr, sehr bewandert ist, die auch nochmal einen Tipp gibt. Vor allen Dingen, wie du dich auch in den nächsten Therapien und vielleicht gibt es ja einen Klinikaufenthalt, ich weiß nicht, was geplant ist, wie du dich da verhalten sollst. Dass du was nochmal richtig machen musst, ist ja klar, du bist erst 44. Naja. Die nächsten 40 Jahre dürfen nicht so verlaufen wie die letzten 10. Das darf nicht sein. Nee, das sollte nicht sein. Das würde ich auch rein körperlich nicht mehr verstehen. Genau. Ich möchte dich ermutigen, weiter an dir zu arbeiten. Ja, Matthias. Ja, hab ich vor. Und wirklich auch offen zu sein, es ist keine Schande, darüber zu sprechen. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Anna zurückgerufen und ich hoffe, dass sie dir noch ein paar wegweisende Tipps geben kann. Okay. Gut, dass du angerufen hast. Freue mich sehr. Und alles Gute von Herzen und viel Kraft wünsche ich dir. Danke. Sehr gerne. Tschüss, Matthias. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, wir hatten ja, wie gesagt, am Freitag hier unsere fulminante 18 Jahre Domian Jubiläumssendung. Und das war ja eher eine Unterhaltungssendung, eine Showsendung. Und es gaben viele Kollegen zu Wort, die mir gratuliert haben, worüber ich mich natürlich auch sehr gefreut habe. Aber jetzt, diese Woche Mittwoch, seid ihr wirklich komplett dran, denn wir machen nochmal dieses Jubiläum zum Thema der Sendung 18 Jahre Domian. Ich möchte mich gerne am Mittwoch mit Leuten unterhalten, mit denen ich schon mal gesprochen habe. Sei das vor einem Jahr, sei das vor 2 Jahren oder sei es vor 18 Jahren. Erzählt mir, wie es euch ergangen ist seitdem, wie eure Geschichte sich weiterentwickelt hat. Und ich würde auch ganz gerne noch mit ganz treuen und extremen Fans der Sendung sprechen, vielleicht sogar mit Leuten, die damals in der ersten Woche angerufen haben. Das ist so lange her, ich kann mich da kaum mehr daran erinnern. Der Kollege Roland Lohr war ja am Freitag hier in der Sendung und hat mir so die Themen genannt, die wir da behandelt haben. Vielleicht hat der ein oder andere damals zu dem allerersten Thema One Night Stands, war das, angerufen und mir da vielleicht ein Schmankerl erzählt. Also 18 Jahre Domian, unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Meldet euch da schon mal per Mail an domian@wdr.de oder meldet euch dann vor der Sendung ab 0 Uhr. Jetzt weiter mit der freien Themennacht und hier ist Claudia. Claudia ist 37. Morgen, Claudia. Ja, hallo. Hallo, Claudia. Um was geht's denn bei dir? Ja, also ich bin gerade total aufgeregt. Leg mal los. Okay. Ich möchte darüber erzählen, wie es ist, als behindertes Kind sexuell missbraucht zu sein und wie ein Lebensweg dann aussehen kann. Das heißt, du bist behindert? Also ich habe eine ganz, ganz seltene Stoffwechselerkrankung. Ja. Das nennt sich Segawa-Syndrom. Ja, was ist das genau? Ja, das ist ein Dopaminmangel. Also mein Gehirn stellt selber zu wenig Dopamin her. Das ist ein Botenstoff, so dass Informationen, also ja, zu schlecht weitergegeben werden. Also ich vergleiche das immer mit einem Kassettenrekorder, in dem ja Batterien drin sind, die eigentlich nicht mehr genug Power haben, um eine Kassette vernünftig abspielen zu lassen. Ja. Aber ne, die Kassette würde trotzdem weiterlaufen, aber es würde leiern. Und so kann man sich das halt körperlich vorstellen. Das heißt, du kannst dich nicht wie die gesunden Menschen koordinieren. Du wackelst vielleicht ein bisschen oder bist unsicher beim Gehen und in den Bewegungen. Ist das so? Nee, das war als Kind alles der Fall. Ach so, als Kind. Ich bin jetzt gut medikamentiert. Ah. Also es wurde, als ich 21 war, wurde halt die treffende Diagnose gestellt und seitdem nehme ich Medikamente. Und dir geht's heute ganz gut? Genau, ich kann also ein ganz normales Leben leben. Aber als Kind war es eben so ähnlich, wie ich es gerade beschrieben habe. Du warst unkoordiniert. Ja, als Kind, also es hat so im Alter von 4 Jahren begonnen. Ich bin ganz oft hingefallen. Meine Arme wurden immer mehr beeinträchtigt von der Bewegung. Der linke Arm war zum Beispiel ganz, ganz steif. Der war im Prinzip immer gerade gestreckt und ich konnte den eigentlich nie wirklich anbeugen. So, das und es wurde halt immer, immer schlimmer, bis ich dann wirklich am Ende ein totaler Pflegefall war und gar nichts mehr konnte. Ach, das heißt, du lagst dann flach und platt im Bett und konntest gar nichts mehr machen? Ja, also wenn es ganz schlimm war, ja, also ich musste gefüttert werden, der Kopf ist mir nach hinten gefallen. Sprechen war fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil die Zunge natürlich auch betroffen war. So, und jetzt, wir können uns das vorstellen, ein sehr, sehr, sehr, sehr schlimmer und trauriger Zustand. Und in diesem Zustand bist du Opfer sexuellen Missbrauchs geworden? Also in der Kindheit war es noch nicht ganz so schlimm, so, aber es war schon so, dass ich sehr, sehr beeinträchtigt war. So, und missbraucht hat mich mein Vater. War das zu der Zeit, als du so quasi ein Pflegefall warst? Nee, wie gesagt, da war ich noch nicht so schlimm dran, aber es hat halt gereicht. Verstehe. Wie alt ungefähr warst du da, als er das gemacht hat? Ja, das war so im Zeitraum so zwischen 6 und 10 Jahre. Der eigene Vater? Mhm. Darf ich fragen, was der Vater mit dir gemacht hat? Also es war nicht so, dass er mich vergewaltigt hat, aber es ging halt darum, dass ich ihn befriedigen musste. Und er mich halt auch entsprechend angefasst hat. Du hast nichts gesagt damals der Mutter? Nee, das ist noch eine andere Geschichte. Meine Mutter sie hat selber große Schwierigkeiten, also das Thema war halt auch körperliche Gewalt. Also meine Mutter, wie auch ich, wurden halt auch regelmäßig von meinem Vater verprügelt, sodass Angst halt auch ein ganz großes Thema war. Das heißt, sie war auch Opfer von deinem Vater, zumindest in Bezug auf Gewalt, auf Gewalttätigkeiten. Wie hast du denn das als kleines und dann auch noch als krankes Kind, als so kleines und krankes Kind damals wahrgenommen oder empfunden, dass dein eigener Vater sowas mit dir macht? Tja, das ist sehr komplex. Weil ich immer ein ungeliebtes Kind war. Und so blöd das klingt, Missbrauch ist eine Art von Zuwendung. Du hast das als Zuwendung dann irgendwie auch empfunden. Weil ja, auf der einen Seite warst du schon, das ist falsch, aber trotzdem ist es ja eine Art der Zuwendung. Und es ist nicht so, dass er mich jemals etwas gezwungen hätte. So, Gewalt war zwar immer ein Thema, körperliche Gewalt, aber den Missbrauch hat er immer ohne körperliche Gewalt durchsetzen können. Das heißt, er war in anderen, ich sag mal, normalen Situationen hast du schon Schläge von ihm mal bekommen? Aber ja, Schläge, Tritte, er hat mir den Arm gebrochen, weil ich mit Soße gekleckert habe. Aha. Also so Sachen sind da gelaufen. Also das war schon hardcore. Aber während des Missbrauchs war er nicht gewalttätig. Also in diesem Sinne gewalttätig. Der Missbrauch an sich ist ja Gewalt genug, aber ja, natürlich. In diesem Sinne, wie wir es gerade gesprochen haben, das nicht. Nein, er hat das ganz subtil gemacht. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich habe damals das Spiel 4 gewinnt, wird jeder kennen, das habe ich geliebt. Und Das hat er manchmal mit mir gespielt und wenn es darum ging, die Chips wegzuräumen, das sollte ich tun, was ich aber mit meinen Händen nicht konnte. Ja, und dann hat er das so gemacht, hat gesagt, wenn du mir hilfst, helfe ich dir. So, und da ich wusste, dass ich das nicht wegräumen kann und es dann unter Umständen Schläge hagelt. Hast du ihm geholfen? Und geholfen heißt, dass du ihn befriedigen musstest. Genau. Hast du dich geekelt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Hat er dir irgendwas angedroht? Du darfst niemandem davon sagen? Ja, klar. Was hat er dir denn gedroht, wenn du was sagen würdest, was würde passieren? Nein, er hat nicht gedroht, also das musste der auch nicht, weil ich ja wusste, also es gab so Situationen, wo ich mich anderen, meiner Oma damals anvertraut habe. Ich weiß, also ich war ungefähr 3-4 Jahre alt, da habe ich meiner Oma erzählt, ich habe meinen Vater immer beim Vornamen genannt, hat die Mama zu Blut geschlagen so und ich weiß, dass das Prügel für mich zur Konsequenz hatte. Ja. Also war für mich immer klar, Mund halten. Wenn ich irgendwas erzähle, das hat böse Konsequenzen zur Folge. Wie kam es dann, dass er dann in dem besagten Alter dann von dir abgelassen hat? Wissen tue ich nicht, aber ich denke, dass meine schlimmer werdende Behinderung damit zu tun hatte. Bist du das einzige Kind gewesen? Nein, es gibt noch einen Bruder. Der war geliebter? Nein, der war nicht geliebter, aber der war irgendwie verschont. Also ich denke, dass mein Vater da auch so ein Frauending am Laufen hat. Ich glaube, der ist, was Frauen betrifft, einfach sehr, sehr gestört. Jetzt machen wir mal einen Sprung in die Jetztzeit. Du bist 37 Jahre alt. Lebt der Vater noch? Hast du Kontakt mit ihm? Alle Jubeljahre, alle, was weiß ich, 6, 7, 8 Monate gibt es mal ein Telefonat. Hast du je mit ihm darüber gesprochen? Ja, es gab Versuche meinerseits, aber er lebt in einer sehr verrückten Welt. Er lässt es gar nicht an sich rankommen. Er streitet. Nein, das kann er nicht. Das liegt außerhalb seiner Möglichkeiten. Er hat mal gesagt, ich bin ein schlechter Mensch und ich verdiene nur Schlechtes. So, er windet sich irgendwie damit heraus. Also so spricht er über sich selbst. Ich bin ein schlechter Mensch. Oder meint er dich damit? Nein, er meint sich damit. Sich damit? Ja, klar. Sich. Ich hatte ihm mal vorgeschlagen, irgendwie per Briefkontakt da so ein bisschen Auseinandersetzung zu betreiben. Und dann hat er mir auch einen Brief zurückgeschrieben. Aber es ist halt ganz klar, er ist nicht in der Lage, also mich zu sehen, sondern er erzählt dann nur von sich, wie schlecht es ihm geht und da ist kein Gespräch möglich. Er ist in der Opferrolle, ne? Ja, immer. Weil es ihm so schlecht geht und er gefangen ist in sich selbst und was ich was. Genau. Wem hast du es bis heute erzählt noch? Also es ist keine Sache, die ich verheimliche. Ich hatte großes Glück neben dieser ganzen Geschichte. Mir sind die richtigen Menschen über den Weg gelaufen. So, dazu gehörte ein Sozialpädagoge an meiner Schule. Also ich hatte das Glück, auf einer integrativen Schule zu sein. Und da war ein Sozialpädagoge, der sehr wach und sehr sehend war. Und er hat meine innere Not, die hat er einfach wahrgenommen und hat immer signalisiert, wenn du über was sprechen möchtest, komm an meine Tür. So, und hast du es gemacht? Ja. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal gesprochen hast? Da war ich so 14. Ah, aber der Sozialpädagoge hat deinen Vater nicht angezeigt. Nein, das hätte er niemals gemacht, weil das wäre über meinen Kopf hinweg geschehen und das wäre ja... Aber du hast dich ihm ganz anvertraut und ihm hast du auch die Wahrheit dann gesagt. Weil deine Mutter weiß das auch, bis heute? Die weiß das, aber sie ist in ihren... Ja, wie soll ich sagen, in ihren geistigen Fähigkeiten auch eher ein bisschen eingeschränkt. So, Leben die beiden? Nein. Meine Mutter ist mit uns Kindern ins Frauenhaus gegangen, als ich 12 war. So, dann ist mein Vater auch aus der gemeinsamen Wohnung raus. Dann hat das Drama in der Weise zwar ein Ende gehabt, aber Drama ging halt anders weiter. Dadurch, dass meine Mutter ja, so schwer in der Lage war, ihr Leben selber anzupacken, ja, konnte die mir natürlich auch nicht gerecht werden. Aber ich merke schon, dass du und eure Familie, beziehungsweise dein Bruder und deine Mutter und du, dass ihr wirklich schwere Zeiten hinter euch habt und du eine sehr schwere Kindheit hinter dir hast. Mhm. Nun bist du, wie gesagt, 37 Jahre. Hast du das, was man damals mit dir angestellt hat, was er mit dir angerichtet hat, hast du das heute einigermaßen verarbeitet? Das ist schwer zu beantworten. Wie geht es also denn? Ich sage ja auch immer, dass nicht der Missbrauch das Schlimmste war, sondern es war die Art, wie mit mir als Mensch umgegangen wurde. Mhm. Also es ist das Gesamtpaket, was man sich angucken muss. Also wenn man in frühester Kindheit hört, dass man ein Krüppel ist, auf Familienfesten nicht aufstehen darf, zur Toilette gehen, weil jemand sehen könnte, wie komisch man läuft. Also ich schon, das trägt sich ein, das wird abgespeichert und das hinterlässt einfach das Gefühl. Also das ist wirklich ein Gesamtpaket, wie du sagst. Ja. Ne? Mhm. Lebst du heute in einer Beziehung? Nein. Könntest du in einer Beziehung leben? Ja. Ja, das schon. Ja, ich hatte vor kurzem eine Beziehung, die ich dann aber beendet habe. Und du kannst auch Sexualität leben und genießen? Ja, ja. Das habe ich gelernt. Das kann man lernen, ne? Ja, das kann man geht. Lernen. Ich hatte ja vorhin am Anfang Matthias, also vor dir, den Matthias dran. Ich habe dem ja sehr, sehr Mut zugesprochen, diesen Missbrauch auch in der Therapie zu thematisieren. Würdest du dem stimmen mit deiner Erfahrung? Ja, absolut. Mhm. Ich kann auch nur sagen, ich weiß, wie schwer das ist, diese Dinge auszusprechen. Und manchmal muss man sich da einfach Tricks bedienen. Also dieser Sozialpädagoge zum Beispiel, er hat das erkannt, dass ich diese Dinge nicht aussprechen kann und hatte dann einfach diese einfache Idee, dass ich diese Dinge diktiere. Und dann habe ich es Wort für Wort, also ne, Buchstabe für Buchstabe diktiert und plötzlich konnte ich die Dinge aussprechen. Ja, da hast du wirklich Glück gehabt, dass du an so einen netten Menschen gestoßen bist, getroffen bist, der dann auch so sensibel damit umgegangen ist. Ja, Mensch, stimmt. Liebe Claudia, unsere Zeit rennt leider davon. Ja, es tut mir leid, wenn jemand so ein großes Thema hat, kann man dem natürlich nicht in 10-12 Minuten gerecht werden, das ist mir schon klar. Aber ich freue mich trotzdem, dass du angerufen hast. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass es dir heute viel, viel, viel besser geht, auch gesundheitlich. Das ist ja nun doch ein großes Glück, dass dir dann widerfahren ist. Und da wünsche ich einfach von Herzen, dass bald wieder eine Liebe in dein Leben schneit. Ja, ich hoffe doch. Liebe Claudia, schön, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Es war schön, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Mit dir auch. Tschüss. 1.43 Uhr haben wir und das ist die Zeit für die Gabriele, 43. Guten Morgen, Gabriele. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Ach, um den Tod von meiner Schwester. Bitte? Um den Tod von meiner Schwester. Ja. Die leider umgebracht worden ist. Die ist umgebracht worden? Ja. Wann? Letztes Jahr im Juni. Letztes Jahr im Juni? Ja. Wie ist sie umgebracht worden und warum? Vom seinem eigenen Sohn mit Messer erstochen worden. Vom eigenen Sohn mit dem Messer? Ja. Warum? Der Sohn ist krank, der hat Schizophrenie. Der hat Schizophrenie? Genau. Mhm. Ist das in der Wohnung passiert? In der ja. War deine Schwester sofort tot? Ja. Wer hat sie denn gefunden? Polizei, weil ich von hier, sie hat in Österreich gewohnt, Klagenfurt. Ja. Und sie hatte ein paar Tage vorher Streit mit seinem Mann und hatte einen aggressiven Mann und ich habe mir Sorge gemacht und sie und normalerweise telefoniere ich mit ihr fast täglich. Mhm. Und dann haben wir von hier Polizei alarmiert, dass die hingehen sollen, gucken, weil war komisch, dass sie 2 Tage nicht ans Telefon gegangen ist. Ja. Wohnte sie alleine mit dem Sohn? Nee, sie wohnte mit seinem Mann und mit dem Sohn und noch 2 jüngere Kinder hat sie gehabt, 15- und 17-Jährige, die zum Zeitpunkt bei mir waren, in Schulferien. Mhm. Dann hast du die Polizei angerufen? Ja. Und die sind dann in diese Wohnung rein? Ja. Und haben deine Schwester tot aufgefunden. Ja, und meine Neffin saß neben ihr. Ach, der Sohn war in der Wohnung. Mhm. Ja. Und saß einfach daneben. Ja. Zwei Tage schon. Ja, genau, zwei Tage schon. Wie lange war der Sohn von deiner Schwester schon so schwer geistig erkrankt? Also, das ist erst jetzt rausgekommen durch diese ganze Ermittlungen und Gerichts und alles. Also die Psychologen sagen ungefähr seit 7 Jahren. Mhm. Aber meine Schwester hat das nie gemacht. Sie hat gedacht, er nimmt Droge. Er ist 26. Mhm. Und als er komisch wurde, da hat sie gedacht, nimm Droge. Ja, ja. Und hat immer geschimpft mit ihm. Wie ist er dir denn erschienen? Du hast doch sicher auch öfter Kontakt mit ihm gehabt. Ja. Wie war er? Ja, er war schon komisch. Man sah es ihm, dass er... Aber ich habe immer gedacht, auch er nimmt Droge. Mhm. Aber dass er krank ist, nichts. Kann man denn den Tathergang noch konstruieren? Also ich meine zum Beispiel, kann man herausbekommen, ob deine Schwester gleich tot war oder ob sie noch lange schwer verletzt in der Wohnung vielleicht war? Sie ist sofort nach dritten Messerstich gestorben. Der hat eine Lunge getroffen. Mhm. Dieser Junge ist, sein Sohn ist freigesprochen worden. Wegen der Erkrankung? Ja, mit ihm habe ich Kontakt. Ach, du hast mit ihm Kontakt? Ja, ich habe ihm Verteidiger besorgt. Ja, ich verteidige ihn. Du verteidigst ihn, ja. Deinen Neffen, obwohl er deine Schwester umgebracht hat? Ja, er kann nicht dafür. Warum ist er nicht in einer geschlossenen Psychiatrie? Der kommt jetzt. Jetzt vor einem Monat war letzte Verhandlung. Mhm. Und wir haben quasi gewonnen, dass er jetzt in eine Psychiatrie kommt. Wo war er denn jetzt das ganze Jahr über? In Untersuchungshaft? Er war in Untersuchungshaft und dann haben wir ihm Verteidiger gefunden und dann ist er in eine Übergangspsychiatrie gegangen. Und da ist jetzt im Moment noch, braucht noch 2-3 Wochen. Und dann kommt er, wird er entscheiden, in welche Psychiatrie er kommt. Woher warst du denn so sicher überhaupt, dass er psychiatrisch erkrankt ist? Oder warum? Weil ich weiß, dass er seine Mutter liebt überall. Meine Schwester hat 4 Kinder gehabt und das ist sein erster Sohn und sein Lieblingssohn. Mhm. Und ich kenne dieses Kind. Man hat deine Schwester tot gefunden. Daneben saß ihr Sohn. Ja, ja. Wer kam denn überhaupt zuerst auf die Idee, der hat eine geistige Erkrankung? Als Polizei ins Haus reingekommen ist, die haben zuerst ihn verhaftet. Mhm. Und er hat sofort zugegeben, ich war das. Er hat sich versucht umzubringen, Gott sei Dank hat es nicht geschafft, hat es nicht geklappt. Wer kam auf die Idee, er könnte geistig erkrankt sein? Ich habe am Anfang gar nicht geglaubt, dass er das gewesen ist. Ich habe mal gedacht, der Mann von meiner Schwester, der Schwager, wäre das gewesen. Deswegen haben wir ihm, nicht nur deswegen, aber haben wir ihm sofort Verteidiger genommen. Und dann kam jetzt durch die ganze Gericht und alles, dass er so schizophren ist und krank ist. Ja. Ich vermute, da wird die Polizei sich auch um den gekümmert haben Gutachten erstellt worden. Ja, 7 Monate waren eine psychologische Gutachter da und alle. Jetzt finde ich das objektiv gesehen sehr ehrenwert, Gabriele, dass du sagst, der junge Mann, wie alt ist er? Der ist jetzt 27 geworden. Der ist schwer krank, der kann nichts dafür. Finde ich objektiv gesehen ehrenwert. Subjektiv fällt es mir schwer, das nachzuvollziehen. Er ist ja der Mörder deiner Schwester. Nein, der kann nichts dafür. Mhm. Er kann nichts, weil in diesem Moment, er sagt, er hat Stimme gehört und diese Krankheit gibt's. Mhm. Diese Schizophrenie. Und ich meine, man müsste mehr drüber reden, mehr aufmerksam machen auf diese Krankheit, dass die Mütter merken, meine Schwester hat falsch reagiert, die hat gedacht, wir nehmen Droge. Wie war denn dein Verhältnis eigentlich zu deiner Schwester? Von mir jetzt? Von dir aus, genau, ja. Super gut. Super das gut. Ist meine älteste Schwester. Mhm. Wir sind 7 Kinder. Ich habe alle 2 Tage mit dir stundenlang telefoniert. Trotzdem muss ich sagen, also ich finde das schon sehr erstaunlich und habe Respekt vor dir, dass du das so klar dann auch sehen kannst und so Partei dann ergriffen hast für den Jungen. Der Junge sagt, er hat eine Stimme gehört, die ihm befohlen hat, bring die Mutter um. Nicht Mutter, sondern die Stimme hat gesagt, da ist was Außerirdisches. Und er hat eine Tür getötet. Er sagt, ich habe meine Mutter nicht getötet. Ich liebe meine Mutter überall. Ich habe sie nicht getötet. Es gibt klare Momente bei ihm, wo er sagt, ich habe nicht Mutter getötet. Ich habe eine außerirdisches Tier getötet. Aber Mutter nicht. Das heißt, in dem Moment, als das passiert ist, hat er ein außerirdisches Wesen gesehen und dann eingestochen. Genau das, ja. Aber es gibt dann auch wieder klare Momente bei ihm, wo er weiß, was er getan hat. Was sagt er dazu? Im Moment gar nichts. Wenn ich ihn besuche, er schämt sich, er guckt mir weg, er weiß, dass er uns wehgetan hat. Er fragt mich nach seinen Geschwistern, wie geht's, die zwei jüngeren Geschwister, die bei mir im Moment leben. Glaubst du, dass er trotz der Erkrankung auch tiefe Trauer empfindet? Ja. Dass die Mutter tot ist? Ja. Ja, er vermisst sie. Ich telefoniere mit ihm oft, ich habe ihm Handy besorgt und ich war jetzt von einem Monat unten, als diese Hauptverhandlung war. Ich habe ihn direkt nach dieser Tat besucht in Untersuchungshaft und wir sind fünf Geschwister, wir stehen alle zu ihm. Mhm. Ihm seine Geschwister der hat noch drei Geschwister. Mhm. Stehen auch zu ihm. Es gibt keinen in der Familie, der auf ihn einen Hass hat. Nein. Wie wird das jetzt weitergehen? Er kommt in eine psychiatrische Klinik. Genau. Wie lange wird er dort sein müssen? Solange die Ärzte meinen, dass er krank ist, dass er das braucht, dass er da sein muss. Mhm. Ich hoffe, dass er, wenn er mit Mitte 30 gesund wird und normales Leben führen kann, Das heißt, da gab es eine ungeheure Erschütterung in eurer Familie. Ja. Eine ungeheure Erschütterung. Ja. Ja. Und jetzt habe ich von dieser, meiner Schwester, habe ich zwei jüngere Kinder, weil die nicht beim Papa leben wollten. Ach, mehr. Die hast du übernommen jetzt quasi. Die habe ich übernommen. Mhm. Und meine Sorge ist, ich weiß, wie mir das wehtut, dass meine Schwester tot ist, dass ich damit kämpfe und. Aber meine Sorge sind die Kinder. Wie alt sind denn die beiden Kinder? Junge ist 15 und Mädchen ist 17. Ja, aber die haben ja nun auch alles dann ganz klar mitbekommen. Ja, ja, die waren zum Tatpunkt, waren die zum Glück nicht zu Hause, die waren bei mir. Ist da, ja, das hast du erzählt, aber die Tatsache... Ja, die wissen, dass der Bruder das gemacht hat, dass er krank ist, die Mädchen hat ihn auch schon besucht in Untersuchungshaft. Aber du hast trotzdem Angst, dass sie damit nicht richtig umgehen können. Genau, dass sie... Redet ihr denn viel in der Familie darüber? Nein. Kinder reden überhaupt nicht über Mutter. Nicht Schönes. Wenn ich komme und sage, ich habe von Mama geträumt, dann gucken die mir weg. Die wollen nichts. Ich habe denen geboten, komm, lass uns Hilfe holen, gemeinsam, zusammen. Die wollen das nicht, die möchten nicht darüber reden. Die möchten auch nicht zusammen, du meinst Hilfe holen mit einem Therapeuten vielleicht zusammen? Ja. Möchten sie nicht? Ja. Glaubst du, weißt du das, ob die untereinander darüber sprechen? Ja. Das schon? Ja, das ja. Ja. Und weißt du, was sie untereinander darüber das sprechen? Das nicht, aber ich weiß, dass die untereinander, die haben sehr zusammen. Das schon, aber was genau? Aber das ist ja schon mal gut, dass die, also erstmal gut, dass die beiden zusammen sind. Ja. Dass die beiden in Obhut sind bei dir und dass die beiden untereinander sprechen. Ja. Das ist ja auch schon mal gut, als wenn sie alles in sich hinein fressen würden. Ja. Ich glaube, die beiden sind auch alt genug, du kannst die nicht mit Zwang zu einem Therapeuten bringen. Genau, möchte ich auch nicht. Ja. Ich glaube, du machst es intuitiv schon sehr richtig, weil du eine sehr, sehr liebende Tante bist und für die Kinder da bist. Ich glaube, dass du das erstmal dann so weiterlaufen lassen solltest. Ja. Und für den Fall, wenn es sich dramatisch noch zuspitzen sollte, dass man da noch eine Hilfe vielleicht von außen holt. Ja. Aber da möchte ich auch noch mal gerne meine Fachfrau hinzuziehen, Gabriele. Ich habe ja hier jemanden im Hintergrund. Ja. Das machen wir jetzt. Gerne. Da bitte ich dich aufzulegen und Anna ruft dich zurück. Vielen Dank. Dir und deiner Familie viel Kraft und alles Gute. Und ich finde es wirklich sehr, sehr toll, dass ihr das so gut alles im Griff habt und dass kein Hass und Zorn entstanden ist. Ja, Danke Ihnen. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, und hier ist Dennis. Dennis ist 28. Guten Morgen, Dennis. Hallo, Dennis. Hallo? Ah ja, hallo, Dennis. Ja, ja, ich höre dich gut. Okay. Dennis, ja, um was geht's? Ja, bei mir geht's darum, meine Freundin hat mich nach einer Woche zusammenziehen verlassen. Ach. Und sie ist schwanger. Und ja, und irgendwie. Wie lange seid ihr ein Paar schon? Erst ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Und dann seid ihr zusammengezogen und nach einer Woche ist sie schon weg und sie ist von dir schwanger. Genau. Sie ist auch wirklich von dir schwanger? Ist das so? Wie bitte? Ist sie auch wirklich von dir schwanger? Ja, also das haben sich jetzt meine Freunde und mein Vater dann auch gedacht, ob sie vielleicht irgendwas zu verheimlichen hatte. Mhm. Weil als sie einen Tag bevor sie kam, hatte sie auch noch einen Frauenarzttermin und da kam raus, dass das Kind schon in der 14. Woche ist, statt wie wir angenommen haben in der 12. Das kann also sein, dass da vorher jemand anders war. Ja, aber eigentlich bin ich mir da ziemlich sicher, dass ich das da war, bloß halt einen goldenen Schuss gesetzt habe, sozusagen. Warum ist sie denn jetzt nach einer Woche schon wieder ausgezogen? Also wir hatten noch nie einen Alltag oder sowas zusammen. Sie wohnt in Süddeutschland und ich in, ja, ich kann schon sagen, in Berlin. Mhm. Und dann ist sie hochgezogen und die Woche lief einfach scheiße. Mhm. Achso, nur weil die eine Woche nicht gut lief, hat sie dann gesagt, ja, tschüss, ich gehe wieder. Ja, also sie hat nicht mehr mit mir geredet und hat 5 Tage die Küche geputzt und ich wusste nicht mehr, wo ich bin und dann wollte ich an einem Tag das Wohnzimmer nochmal neu streichen und habe auf sie gewartet und habe ganz langsam gemacht. Ja, ich bin jetzt nicht der Schnellste. Mhm. Und habe halt ganz langsam gemacht und wollte das Wohnzimmer streichen und habe sie halt gefragt, welche Wand jetzt eine Farbe kriegen soll, weil ich es nicht mehr wusste. Ja. Und sie hatte aber ein wichtiges Gespräch, war schon aufgewühlt und da habe ich dann nicht locker gelassen und habe dann halt gefragt, was denn eigentlich los sei. Mhm. Und hat sie gesagt, ja, das geht hier alles zu langsam und ich würde ja nichts machen, ich würde die ganze Zeit nur rumsitzen und so. Und ja, dann bin ich halt ausgeflippt, habe auf den Tisch gehauen und habe sie angeschrien, dass ich doch eine Zeit mit ihr verbringen möchte für den Anfang, dass es mir egal ist, wie die Wohnung aussieht, dass wir uns doch erstmal kennenlernen sollen. Mhm. Ja, habe die Türen geknallt, bin ins Wohnzimmer gestürmt und habe weiter gemotzt, aber wusste, dass es mich nicht zu dem Ziel bringt, was ich eigentlich verfolge. Also, sie hat jetzt im Klartext, sie hat nicht richtig erklärt, was los ist. Sie ist gegangen und hat nicht erklärt, warum sie gegangen ist. Nein, also ist sie wiedergekommen abends und hat die Koffer gepackt. Mhm. Ja, dann war ich verunsichert und habe sie in Ruhe gelassen. Und am nächsten Tag habe ich sie gefragt, na, wann gehst du jetzt? So, war schon provokativ, kann man sagen. Mhm. Aber ich habe niemals damit gerechnet, dass sie wirklich tut. Sie meinte nur, sie hat es getan, weil... Also nochmal, ganz im Klartext, sie hat keine Begründung gesagt, warum sie geht. Sie hat gesagt, ich hätte sie verletzt, also sie ist am Freitag gegangen. Also wegen diesem Schnickschnack da, wegen der Fragerei da, wegen dieser Sache da mit dem Streichen. Nee, weil ich sie angeschrien habe und ja, okay. Auf den Tisch gehauen habe. Gut, und aber das, Dennis, das ist kein Grund, da muss noch viel mehr hinterstecken, finde ich. Am Freitag habe ich einen Spruch gegen ihren besten Freund abgelassen, weil der nach Berlin kommen wollte und meinte, der braucht nicht in mein Haus kommen. Hm. Und hatte sie denn eigentlich, hat sie ihre Wohnung in Süddeutschland ganz aufgegeben schon? Ja. Also und ihre Möbel, alles ist auch in Berlin bei dir? Nee, sie hat gar keine Möbel mehr. Sie hat noch ein Bett und ein paar Kartons, die sind aber noch in Süddeutschland gewesen. Was sagt sie denn, wie es jetzt weitergehen soll? Wir hatten keinen Kontakt. Mhm. Ja, und ich war jetzt die ganze Woche ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil ich nicht wusste, was genau Sache ist. Ja, wie gesagt. Also es hängt alles in der Luft und niemand weiß, was los ist. Ja, gestern gab es halt nur eine SMS. Okay, Dennis, meine Sendung ist rum. Wir melden uns gleich nochmal bei dir und sprechen dann in Ruhe im Hintergrund weiter. Ja, ich bitte dich aufzulegen und wir rufen gleich nochmal an. Ja? Okay. Bis gleich. Okay. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Ansgar Machalitzki. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio, 1 live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.